Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Nervenkitzel. Was war bisher euer größter Nervenkitzel, dem ihr euch freiwillig ausgesetzt habt oder in den ihr so irgendwie unfreiwillig hineingeraten seid? Thema Nervenkitzel, Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht los heute Nacht mit Ilse und Ilse ist 59 Jahre alt. Ja, genau. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, Ilse, schönen guten Morgen. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass wir zusammen reden. Ich habe mal angerufen zu ungewöhnlichen Essgewohnheiten. Aber heute reden wir über Nervenkitzel. Ja, genau. Und zwar, ich brauche immer mal so einen Nervenkitzel. Und so. Nachdem ich auf Juxplätzen war und Achterbahn mit Dreierlooping mir nichts mehr gebracht haben. Ja. Und da habe ich einfach mal einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht aus 60 Meter Höhe. Hey. Und da waren wir gar nicht so wohl dabei, aber der Adrenalinausstoß, der war natürlich fantastisch. Mhm. Der wirkt ja noch Monate nach, bei mir jedenfalls. Monate wirkt er noch nach? Ja, ja, der hat bei mir Monate nachgewirkt. Ja. Und nachdem das dann alles so abgeklungen war, und da hatte ich dieses Jahr die ganz tolle Gelegenheit, mit dem Eberhard Ginger, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. Der Olympiasieger, Weltmeister im Turnen. Oh, das müsste ich natürlich wieder wissen, ja. Ja, nee, alles klar. Mit dem habe ich einen Fallschirm-Tandem-Absprung gemacht aus 3000 Meter Höhe. Hör mal, du bist ja ein ganz jeckes Huhn. Ja, bin ich auch. Aus wie viel Meter Höhe? Aus 13.000 Meter Höhe? 13.000. Ja, ja. 13. Mit 1500 Meter freier Fall, das war natürlich der Kick. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ja. Der Fallschirm dann aufgeht, ist eigentlich dann alles vorbei. Dann genießt du nur noch die Natur unter dir. Beschreib mir das Gefühl, dass, was du hattest vom Absprung bis, dass der Fallschirm aufging. Also das einzige mulmige Gefühl hatte ich eigentlich, als ich in dieser kleinen einmotorigen Cessna gesessen habe und der Eberhard Ginger mich ganz fest an sich geschnallt hat und wir dann raus mussten auf diesen kleinen Tritt, der unter der Tragfläche ist, während des Fluges. Oh ja. Ja, das, davor hatte ich ein bisschen Angst und das hat mir auch den Kick gebracht. Also der Kick war nicht die Sekunde des Springens, sondern die Sekunde davor. Ja, die Sekunde davor, als wir aus dem Flugzeug raus mussten, ist ja auch alles ziemlich eng und und als wir dann draußen gestanden haben und Horror, vor dem Absprung, das war für mich eigentlich, sagen wir mal, wo mir es richtig mulmig gegangen ist. Dennoch, beschreib mir das Gefühl, als du dann abgesprungen oder als ihr dann abgesprungen seid. Ja, ja gut, als wir dann abgesprungen, das war dann zack, waren wir weg. Und dann hat er mit mir so zwei, drei Loopings gemacht. Ich habe auch ein Video, da ist noch ein Kameramann mitgesprungen, dass ich das im Nachhinein nochmal selber richtig sehen konnte. Ja, und ich habe natürlich immer versucht, nach unten zu gucken, um zu sehen, wie die Erde auf mich zukommt. Und dann hat er immer wieder den Kopf hochgedrückt, damit ich in die Kamera gucken soll. Ja, und dann nach 1500 Meter hat es einen fürchterlichen Ruck gegeben. Ja. Da denkst du, du fliegst so 500, 600 Meter wieder in die Höhe. Es sind dann ja auch wahrscheinlich ein paar Sekunden nur, ne, des freien Falls. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie schnell der freie Fall war. Ja gut, 1500 Meter, das hat schon Weilchen gedauert. Ich würde mal sagen, so 15, 20 Sekunden jetzt, bestimmt. Naja, klar. Jetzt erklär mir mal, wie das kommt, dass du in deinem Alter von 56 Jahren... 59. Jetzt ist ja noch 60. Na, also 59 Jahre. Ja. Immer wieder diesen Nervenkitzel und diese Herausforderungen auch suchst. Kann ich dir nicht erklären, Domian. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, dass ich vor 8 Wochen mich hier aufs Fahrrad gesetzt habe in Frankfurt und bin einfach nach Freiburg zu meinem Sohn geradelt. Von Frankfurt nach Freiburg? Ja, ganz mutterseelen alleine. Ja, und sowas suche ich immer mal wieder. Ja. Gibt es denn noch ein ich meine, du hast dich ja jetzt gesteigert. Gibt es noch einen Traum, wo du hast... Ja, den habe ich nächstes Jahr. Und zwar hat der Herr Ginger mit mir darüber gesprochen, dass er das gemacht hat. Ich muss mit ihm nochmal sprechen. Und zwar möchte ich nächstes Jahr mit ihm eine Ballonfahrt machen und dann aus dem Ballon mit dem Fallschirm abspringen. Immer verrückter. Je älter, desto... Wie sagt man? Genau, je älter, je doller. Ja, je oller, je doller. Ne? Je so. Oller, je toller. Also ich bin sicher, wir werden von dir noch viel hören. Und kann ich bin sicher, dass wir uns auch nochmal unterhalten werden. Ja, wenn ich ein Thema habe, was du vorgibst oder ich was dazu beitragen kann und ich komme durch, rufe ich an. So muss es sein. Jo. Danke für deinen Anruf, Ilse. Alles Gute. Ja, Hals und Beinbruch. Deine Sendung finde ich toll. Ich gucke jede Nacht. Das muss auch so sein. Okay. Tschüss, also, Ilse. Tschüss. Also ihr Lieben, unser Thema heißt Nervenkitzel. Erzählt mir von euren Nervenkitzel-Situationen, die ihr selbst sucht, denen ihr euch ausgesetzt habt. Oder vielleicht gab es auch schon mal Situationen, die ihr eigentlich gerne streichen würdet wollen in eurer Biografie, wo es sehr nervenkitzelig zuging, aber ohne euer Verschulden, ohne dass ihr es wolltet. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ulf, 21 Jahre alt. Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hi. Es geht darum, Nervenkitzel in Bezug auf Graffiti. Mhm. Du bist ein Graffiti-Sprayer. Ja, genau. Mhm. Also, sprich, Wände bemalen oder S-Bahn-Züge und sonstiges halt. Mhm. Ist das nicht irgendwie schon eine alte Jacke? Ja, eigentlich schon. Irgendwo schon, ne? In den 80ern, ja. Halt die 10er los in New York und halt so die Sachen. Also du machst das aber illegal? Hab ich gemacht, ja. Hast du gemacht? Ja, richtig. Was hast du denn alles illegal angespult? Strich, alles, Bahnhöfe, DB-Gelände und halt so Sachen. Auch Häuser, frisch angestrichene Wände? Eigentlich nicht so, ne. Also davon will ich mich distanzieren. Also jetzt nicht so irgendwelche Hausfassaden oder Also es waren immer schon so Objekte, von denen du meintest, die sollten nun doch ein bisschen verschönert werden. Ja, schon. Irgendwie so. So gesehen, ja, ja klar. Was waren das für Sachen, die du gesprüht, gesprayt hast? Ja, will ich eigentlich jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern weil man dich dann erkennt. Ja, genau. Aber es ist so dein eigener Kunststil und deine eigene Handschrift. Ja. Ja, schon. Mhm. Also man will sich schon aus der Masse heraussehen. Mhm. Das ist eigentlich bei den meisten so der Grund. Du hast es gerade gesagt, das hättest du schon gemacht, diese illegalen Geschichten. Bist du erwischt worden? Bis jetzt noch nie. Bis jetzt noch nie? Noch nie. Machst du es im Moment auch noch? Nee, momentan nicht mehr. Mhm. Beschreib mir doch mal diesen Nervenkitzel, den man dabei hat, wenn man irgendwo mit einer Spraydose rumläuft und da ein paar bunte Bildchen auf, weiß ich jetzt, auf einem Bundesbahngelände sprüht. Ja, das können Leute teilweise nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, also ich interessiere mich halt dafür und daraus entstand das irgendwie und immer mehr hat man einmal damit angefangen, es ist wie eine Sucht halt. Aber es hat damit zu tun, dass es verboten ist. Wenn jetzt die Bahn gesagt hätte, hier, Ulf, komm zu uns, du kriegst sogar noch ein bisschen Kohle, sprüh uns mal diese Wand schön an, dann wäre der Nervenkitzel natürlich weg für dich. Ja, eigentlich schon. Wäre der Spaß dann auch weg für dich? Will ich nicht unbedingt sagen. Will ich nicht unbedingt sagen. Ja. Also der Spaß ist dann doch noch da, aber der Kick bringt halt. Heute war ja das Thema Nervenkitzel und das ist halt dieser Nervenkitzel, eventuell auch erwischt zu werden und dann Sachen dann durchzuziehen und halt sein Bild dann zu beenden. Gab es denn schon mal so haarscharfe Situationen, wo man dich beinahe gepackt hätte? Gab's auch schon. Aber ich bin schnell zu Fuß und. Bist du immer alleine oder auch schon mal mit einem Freund oder Kumpel unterwegs? Ja, wie gesagt, also ich war damals noch in der Crew und das ist halt ein Zusammenschluss von mehreren Leuten und da sind auch schon zu mehreren Leuten losgezogen, also das stimmt schon, mit mehreren Mann. 21 Jahre alt, wie alt warst du, als es so am höchsten herging in Sachen Graffiti? 16, 17, 18, so die 3 Jahre. Und wenn dir das so einen tollen Nervenkitzel verursacht und bringt, warum machst du es dann im Moment nicht mehr? Das kommt daher, da einige Leute erwischt wurden und... Was? Einige Leute wurden erwischt und die ich auch sehr gut kenne und ja, die Konsequenzen halt, das geht teilweise in die 100.000, teilweise im Millionenbereich und da habe ich mir echt mal ernsthaft Gedanken gemacht. Also die müssen einen Schadenersatz leisten oder die müssen die Renovierung bezahlen? Oder falls man den Schaden noch, wie gesagt, bezahlen kann. Wie gesagt, es gibt auch Freiheitsstrafen und teilweise unter einem Namen unheimlich abgeht, dann hast du natürlich übel aus. Wirklich aus deinem ganz nahen Umfeld Leute, die erwischt worden sind und die dann übel rangenommen worden sind? Von höheren Sagen, sag ich mal so. Also nicht in meinem ganz nahen Umfeld, aber man kriegt das doch schon mit so Zehnten. Nun bist du ja jemand, der das dann eine ganze Weile gemacht hat und der auch den Nervenkitzel gewohnt ist und wahrscheinlich auch irgendwie, du hast es gerade auch selbst so gesagt, auch süchtig ist auf Nervenkitzel. Eigentlich schon, ja. Wo holst du ihn dir denn zurzeit, den Nervenkitzel? Aber momentan habe ich das andere Probleme und Sorgen so, weil ich ziehe jetzt um und halt eher so im privaten Bereich habe ich eigentlich keine Zeit mehr momentan dafür. Deswegen eigentlich. Also bei allem Verständnis für den Nervenkitzel und dass ich das nachvollziehen kann, Aber ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du die Finger davon lässt mit dem illegalen Sprayen. Ja, normal. Ja. Du reitest dich da unter Umständen selbst in eine üble Lage, ja, aus der du nur schwierig herauskommst. Ne? Ja, ist von mir eine Sache von ein, zwei Monaten, dann kribbelst du ja im Bauch und dann geht's dann wieder los. So. Geh doch bei dir in den Keller und spray deine Kellerwand an. Ja, das wäre eine Alternative, das stimmt. Ne? Oder hast du zu Hause in deiner Wohnung, in deinem Zimmer eigentlich auch Graffitis? Nee, mein Zimmer eigentlich nicht mehr, mache ich gar nicht mehr, weil wegen Hausdurchsuchung und so, die ganze Sache, also da musst du dann nicht drauf hinweisen auf die. Sehr bedacht, der junge Mann. Muss man auch sein. Nervenkitzel durch Graffitis. Das war Ulf. Danke für deinen Anruf. Dürfte ich noch eben kurz jemanden grüßen? Ja, weil du es bist. Ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja. Dann grüße ich noch meinen Mann, Obar75, aus Paderborn. Aus Paderborn. Genau. Schönen Gruß, Puls of Style und ich bin jetzt weg. Eine Geheimsprache, die wir alle nicht verstehen. Ulf, mach's gut. Ciao. Ja, ciao. Ciao. Alex, 23 Jahre alt, hat auch angerufen zum Thema Nervenkitzel. Ja, Herr Jürgen, schönen guten Morgen. Ja. Ja, deine erste Kandidatin war ja echt gut drauf. Schön, ne? Mit 59 Jahren. Hat mich echt beeindruckt. Ja, wer weiß, wie wir mit 59 sind, ne? Bin ich mal gespannt. Wir sitzen dann unter der Parkbank und lesen langweilige Zeitungen oder sowas. Und dann noch irgendwie Fallschirmspringen. Ist schon abgefallen, ja. Hut ab, ja. Ja. Hätte ich vielleicht noch einen neuen Nervenkitzel für Sie, also außer abends bei Domian anzurufen. Mhm. Vollkontakt, Kickboxen, Thaiboxen. Aha. Und das verursacht auch Nervenkitzel. Das verursacht sogar einen riesengroßen Nervenkitzel und man kann sich das auch öfter als alle 3 Monate einmal erlauben. Mhm. Weil es halt nicht ganz so kostenspielig ist. Also ich habe mit Bungee und allem möglichen auch schon Erfahrung. Mhm. Also du machst selbst auch du bist Kickboxer. Ich bin seit Ewigkeiten im Kampfsport tätig, wohne derzeit nicht mehr in Deutschland, bin umgezogen nach Holland, weil dort die Thai-Box-Szene um einiges besser ist als hier in Deutschland, unter anderem. Also beschreib uns Menschen, die wir mit diesen Dingen nicht so viel zu tun haben, doch mal genau, was Kickboxen ist. Also Kickboxen ist eigentlich in der Grundform normales Boxen mit Einsatz von Füßen. Gibt es verschiedene Varianten vom Vollkontakt, Leichtkontakt, alles Mögliche. Thai-Boxen ist dann noch die etwas schärfere Version, wo hier in Europa Knie und Ellbogen auch zum Körper erlaubt sind, im vollen Kontakt. Und ich habe es dann so weit getrieben, vor 2 Jahren habe ich mir gedacht, so, jetzt bist du schon so lange dabei, jetzt musst du mal sehen, wo das Ganze herkommt. Bin für 1 Monat nach Thailand gefahren, um das Ganze mal live vor Ort zu sehen. Das mache ich seitdem jedes Jahr, 1 Monat als Trainingslager. Und habe halt dort drüben ein paar Kämpfe gemacht, halt im Mutterland des Sportes. Und dort geht es halt noch ganz anders ab. Dort sind nahezu keine Regeln. Die Jungs haben nicht mal irgendwie einen Mundschutz an. Und die Handschuhe haben nur die Hälfte der Größe, die sie hier haben. Und ja, dort sind halt auch Ellbogen und Knie zum Kopf erlaubt. Kann das sein, dass es dann auch öfters mal sehr blutig endet? Von 10 Kämpfen bei einem Turnier sind 7, 8 meistens durch K.O., durch Knockout. 7, 8? 7 bis 8, ja. Beendet, also vorzeitig beendet. Das heißt, derjenige, der dann am Boden liegt, ist meistens dann auch schwer verletzt. Bewusstlos, also viele Knockouts gehen halt irgendwie durch einen Schlag zum Kinn oder irgendwie zum Kopf, dass man kurzzeitig bewusstlos ist. Na gut, das ist ja nicht gering zu schätzen. Ne? Ist es nicht gering zu schätzen, also das sollte man nicht jede Woche machen. Jetzt beschreib auch uns und der Ilse vor allen Dingen, die ja sicher ganz aufmerksam ganz aufmerksam jetzt im Fernseher sitzt, beschreibe doch mal, was jetzt da den Nervenkitzel ausmacht. Man könnte ja sagen, gut, das ist halt eine Sportart, eine Kampfsportart. Wo ist der Nervenkitzel da? Ja, also beim Vollkontakt ist es eigentlich so, dass man im Gegensatz zum Bungee-Jumping, wo man eigentlich drauf vertrauen kann, dass das Seil hält, ja, beim Bungee-Jumping kann ich ziemlich sicher eigentlich runterspringen. Das erste Mal ist es sicherlich eine Überwindung und auch Respekt vor allen, die es machen. Beim Vollkontakt-Turnier ist es halt so, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendetwas abkriege. Meistens sind es nur ein paar blaue Flecken und ein paar Prellungen, aber es kann halt auch mehr sein. Und das macht den Nervenkitzel dann aus? Das macht einen riesigen Nervenkitzel. Also du gehst in so einen Kampf rein und wirklich, es ist alles ganz offen, wie es endet, ne? Meistens das schon, ja. Es könnte ganz übel ausgehen, kann aber auch sein, dass du vielleicht als Sieger dann rausgehst. Bis jetzt ist bei mir alles gut gegangen, also ich habe noch keine größeren Verletzungen davongetragen, habe immer mal so eine Hand verstaucht oder ein paar Prellungen oder sonst irgendwas, aber alles Kleinigkeiten. Wieso überhaupt interessiert dich das denn so sehr, so etwas zu tun? Ich bin da so reingewachsen. Also ich habe irgendwie schon als kleiner Junge angefangen, so mit 4, 5 mit Judo und bin dann irgendwann, habe mir immer irgendwie härtere Sportarten gesucht, habe dann mal eine Zeit lang Wasserball gespielt und bin dann rüber zum Taekwondo, habe dann da Kämpfe gemacht, dann muss es aber irgendwie härter sein, dann bin ich zum Kickboxen. Also zum Beispiel Judo verglichen mit Kickboxen ist gar nicht. Kaffeekränzchen, ne? Ist ja gar nicht, ja. Zumindest was die Härte des Sportes angeht. Ja. Und dann vom Kickboxen, wo ich halt noch teilweise Schütze anhabe, wo noch diverse Regeln bestehen, halt zum Thaiboxen ist auch wieder ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Und dann nach Thailand zu gehen, ja, da waren halt kaum Regeln. Und dann ist man schon sehr angespannt. Kannst du denn erklären, bei mir jetzt auch erklären, was für dich so prickelnd daran ist, mit jemandem zu kämpfen? Das ist eine sehr schwierige Frage, die mir eigentlich auch oft von allen Seiten gestellt wird, die ich nur sehr schwer beantworten kann. Man muss irgendwo reinwachsen, es wird eine Faszination, eine Passion, eine Leidenschaft irgendwo. Also ich wollte neulich eigentlich zu deiner Sendung anrufen, in mir täuschen sich alle, weil ich halt Wirtschaftsstudent bin und tagsüber nur in Anzug rumlaufe und mir dann abends den Mundschutz reinklemme und auf meine Jungs da einhaue. Da kommt ein ganz anderes Ich raus. Da kommt echt ein ganz anderes Ich. Ist dieses andere Ich, hat das auch eine gewisse Lust an Brutalität? Ganz ehrlich jetzt. Ja, irgendwo schon. Mhm. Aber im Gegensatz dazu, also wenn ich letzte Woche habe ich deine Sendung gehört, Gewalt auf der Straße, also geht mir echt die Hutschnur los, wenn ich da die Jungs höre. Hast du denn in irgendeiner für dich bedrohlichen Situation schon mal dein Können und dein Wissen einsetzen können? Wenn ich eingesetzt habe, dann meistens um irgendwelchen dritten Leuten zu helfen. Mhm. Meistens, wenn junge Mädels irgendwie nachts auf der Straße von... Ja, jetzt kommt wieder das Vorurteil gegen die Ausländer. Tut mir leid, waren aber immer welche. Zwei, drei Schwarzhaarige angegriffen worden, wo ich dann irgendwo dazwischen gehen musste, weil ich für mich die Frage stellte, ja, gehst du jetzt weg, aber kannst du irgendwie am nächsten Tag nicht mehr in den Spiegel gucken. Wie endeten solche Situationen? Hast du auch schon mal Leute sehr stark verletzt? Wenn du Armbruch und sowas mit schwer verletzt nennst. Würde ich schon eher in die härtere Kategorie einordnen, ja. Ja, allerdings, wenn mir dann jemand mit einem Messer auf mich zukommt, dann bin ich auf jeden Fall der Benachteiligte ohne Waffe und in der Hinsicht ist es dann wieder okay, aber bei so Schlägertypen auf der Straße wünsche ich mir dann immer, dass sie mal an den richtigen kommen. Und bei dir kommen sie dann an den richtigen, ne? Ja gut, ich bin von meiner Statur nicht ganz so schmächtig gebaut. Das heißt, also wenn ich über die Straße gehe, habe ich meistens keine Probleme. Aber ich habe halt öfter Probleme, wenn meine Freundin schon mal in der Diskothek dumm angemacht wird, dass ich mich echt zusammenreißen muss. Und sie mich dann noch beruhigen muss, bei mir selber macht mir das nichts aus. Wenn mich jemand irgendwie anpöbelt oder beschimpft, dann sage ich hierhin, hatten wir, alles klar, weil ich selber davor Angst habe. Ist das, ich habe dich gerade gefragt, dieses andere Ich, hat dieses andere Ich Spaß an der Brutalität? Ist das was Archaisches, was da aus dir heraus drängt? Ja, sicherlich. Man kann irgendwo abschalten. Es ist natürlich was anderes im Training, wenn man weiß, es ist alles nur irgendwie 50%. Ich habe jetzt meine Schütze an, Schienbeinschoner, Tiefschutz, Mundschutz, das ganze Equipment. Würdest du sagen, dass durch diese extreme Beschäftigung mit diesen Kampfsportarten deine Tötungshemmung auch gesunken ist? Nein. Das nicht? Nein. Ich habe große Angst davor, dass mir irgendwann mal auf der Straße etwas derartiges passiert, weil ich halt die Situation in der Jugendszene, Disco-Szene abends auch verfolgen kann. Mhm. Ich sehe, dass die Leute immer mit mehr Leuten auf einen gehen. Mhm. Du hast es ja letzte Woche selber gehört, mit 4, 5 Mann, mit Messer. Horrorgeschichten, ja. Ist echt heftige Sachen. Mhm. Und dass ich dann irgendwann nicht mehr anders kann. Und ich habe es halt in Thailand gesehen. Da geht so ein Ellbogen, geht zum Kopf und dann ist da plötzlich eine Platzwunde und der andere liegt da 5 Minuten. Und das ist im Ring, das gehört zum Sport dazu. Nur wenn das Ganze auf der Straße passiert, dann habe ich nachher die Anzeige oder was weiß ich noch alles. Hast du denn schon mal eine Anzeige bekommen? Nein, noch nicht. Ehrenwerter Bürger. Du hast es gerade so in deiner Biografie beschrieben, es gab ja immer eine Steigerung. Ne? Es fing dann mit dem Wasserball an und endet bisher so, wie du es gerade... Ja, das ist dann noch unter Wasser und nicht erlaubt, aber man macht es halt trotzdem. Was ist denn für dich so die nächste Stufe, wo du deinen Kick holen könntest? Oder bist du da angelangt, wo du gerne sein möchtest? Ich weiche eigentlich ungern aus dem Kampfsportbereich heraus. Also diese Fallschirmspringer-Sache reizt mich auch immer noch sehr. An sich möchte ich eigentlich schon beim Kampfsport bleiben, weil es irgendwo meine Leidenschaft ist, und über Thaiboxen geht da nicht mehr viel. Es gibt da noch eine Steigerung, diese Käfigkämpfe, die in Deutschland verboten sind, wo sich aber normalerweise nur zweitklassige Kämpfer irgendwo messen, also Straßenkämpfer. Also ich habe das Gefühl nach unserem Gespräch, dass du jemand bist, der verantwortungsbewusst mit seinem Können umgeht. Ja, ich möchte auch ein Plädoyer eigentlich für diese Sportart, die eigentlich in keinem guten Ruf steht, weil, ja, 80-90% der Leute, die diesen Sport machen, sind halt, ich nenne es mal unterste Schublade, tut mir leid an alle, die es hören, ist es leider so. Und aber es ist nicht so schlimm, wie man immer glaubt. Also das, und wer weiß, vielleicht findet sich Ilse jetzt demnächst auch in so einer Kampfsportgruppe ein und holt sich da den nächsten Thrill. Also wir haben auch immer wieder Mädels dabei, die da mitmachen. Also Ilse, hör zu, der Alex sagt, Mädels können da auch gerne hinkommen. Danke für deinen Anruf, Alex. Ja, gern geschehen. Alles Gute, tschüss. Ciao, ciao. Thema Nervenkitzel, heute Nacht hier bei uns. Telefonnummer 0800 5678 100. Und 11, kostenfrei. Frank, 21 Jahre alt. Ja. Morgen. Morgen, Jürgen. Wo hast du dir deinen Nervenkitzel geholt bisher? Ja, ich habe mir einen Nervenkitzel geholt und ich sag mal, der hat mir auch gereicht. Und zwar, das war vor ein paar Jahren, habe ich mit meinem Kollegen mal einen amerikanischen Videofilm geguckt, wo die da auf dem Parkplatz Autos geknackt haben und haben ausprobiert, ob die Airbags gehen. Und das haben wir ausprobiert. Wie haben, das habt ihr dann auch ausprobiert? Wir haben zwei Autos geknackt, nachts. Mein Kollege, der ist Kfz-Mechaniker, der konnte das. Und ich war der dumme Mitläufer und bin mitgegangen. Wie alt warst du da? Da war ich, kurz 17 war ich da. Und ja, haben die Autos geschnappt, sind damit weggefahren, auf ein freies Stück. Ja, und dann, so wie man das aus den schlechten Filmen kennt, sind wir gegeneinander frontal ineinander gefahren. Und ihr habt zwei Autos geklaut, und seid frontal. Sind frontal ineinander gefahren und haben getestet, ob die Airbags kamen. Ja, wie krass. Haben die Airbags funktioniert? Sie haben funktioniert. Und ihr seid unverletzt da rausgekommen? Ja, wir sind, und man muss sich das nicht vorstellen, dass wir da mit einer Affengeschwindigkeit ineinander gejagt sind. Wir sind mit 40, wenn es höchstens. Naja, immerhin, ne? Zwei Autos, die 40 fahren, das gibt schon einen extremen Aufprall. Es hat tierisch geknallt. So, da standen diese Autos relativ ramponiert irgendwo auf dem Feld. Ja. Und dann? Dann kamen die Bullen. Wie, so schnell schon? Nee, also Anwohner haben das wohl mit gehört oder irgendjemand hat das dann mitgekriegt. Und dann kam die Polizei und wir wurden geschnappt. Quasi aus dem Auto heraus? Nee, es dauerte ein paar Minuten. Wir haben uns das noch angeguckt, wie die Autos aussahen. Aber ihr wart noch in der Nähe der... Ja, und da hat man uns geschnappt. Ist das einmal passiert? Das reicht einmal. Ja, das reicht. Allerdings reicht das. Das reicht. So, dann seid ihr geschnappt worden und dann? Ja, und dann kamen wir vom Jugendrichter. Ne? Mit welcher Strafe? Also mein Kollege konnte sich da aussuchen zwischen Jugendgefängnis am Wochenende regelmäßig, weil er schon Arbeit hatte, oder Sozialstunden. Und ich habe Sozialstunden gekriegt und Führerscheinsperre, durfte erst mit vor kurzem meinen Führerschein machen. Und ich vermute mal, dass ihr für den Schaden oder die Schäden habt auch aufkommen müssen, ne? Ah ja, sind darauf, mussten wir auch. Ne? Wie viel Geld ging es da? Ah, das ging so zwischen 50 und 60.000. Das heißt, du bist hoch verschuldet, oder hat das jemand für dich bezahlt? Meine Eltern haben mir geholfen. Die haben es bezahlt? Die haben es bezahlt und ich stotte das jetzt an meine Eltern ab. Ganz schön scheiße, ne? Im Nachhinein, ja. Ne? Also, das kam alles durch diesen amerikanischen Videofilm? Ja, wir haben den mal samstagsabends geguckt. Dann wir machen das meistens so, dass wir uns treffen, irgendwo noch einen Videofilm gucken, ein Bierchen trinken. Ja, und dann haben wir das gesehen und plötzlich kam das, das könnten wir mal ausprobieren, ne? War da auch Alkohol oder Drogen? Nee, gar nichts. Ihr wart da relativ bei Sinnen. Ja, wir waren nüchtern, clean. Habt ihr denn, ich meine, ihr wart ja noch nicht mehr so ganz jung, nicht darüber nachgedacht, was für ein Wahnsinn ihr da macht? Ist dir vorher auch nicht so ein bisschen, hast du nicht währenddessen doch schon ein mulmiges Gefühl gehabt, als ihr die Autos geknackt habt zum Beispiel? Nee. Gar nicht? Nee. Das war wie in Trance wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich nicht. Mir ist das alles erst bewusst geworden, als ich auf der Polizeiwache war und meine Eltern mich dann abgeholt haben. Mein Gott, was haben deine Eltern gesagt? Ja, dass die nicht begeistert waren, kannst du dir ja vorstellen. Ne? Bist du Einzelkind? Ja. Das auch noch. Der einzige Junge macht dann solchen so einen Mist. Ja, ich war aber mal zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch, was meine angeblichen Freunde waren, einen ziemlich schlechten Umgang. Ne? Hat sich das dann danach geändert? Ja. Hast du zu dem Typ, mit dem du das damals gemacht hast, heute noch Kontakt? Nee. Gar nicht. Der sitzt auch ganz im Gefängnis jetzt. Ja. Hat er noch andere Sachen dann gemacht, oder wie? Ja, der hat schwere Körperverletzungen begangen und sitzt jetzt in Zelle in einem Gefängnis. Also du meinst, das ist so unter der Rubrik Jugendsünden bei dir abzubuchen. Kommt nicht wieder vor. Nee, will ich nicht hoffen. Jetzt ich nochmal. Wollen wir auch nicht hoffen. Ja. Was machst du im Moment? Hast du einen Job? Lernst du was? Oder? Ja, ich bin Kfz-Mechaniker. Kfz-Mechaniker. Ich hoffe, dass du dein Wissen nur immer im Sinne deines Berufes nutzt. Ja. Und die Airbags höchstens mal testest in der Werkstatt. Ja, ich krieg meistens die Autos, wenn die Airbags schon kaputt sind, sag ich mal, oder aufgegangen sind. Ja. Aber in dem Moment, wo wir die Autos selber geknackt haben, habe ich überhaupt nichts, sag ich mal, das ist, war normal. Also ich habe gar nichts registriert, ne? Und der Nervenkitzel war erst kurz bevor es knallte, ne? Bevor wir ineinander geknallt sind. Da war es jetzt wirklich, gehen sie auf, gehen sie nicht auf. Und sag mal, jetzt muss ich hier mal, wo ich schon mit jemandem mal rede, der das so getestet hat. Wie ist denn das? Man sitzt dann an dem Lenkrad und dann knallt das auch wirklich so laut, wie man das im Fernsehen immer sieht? Ja, es ist wirklich, also ich konnte es mir nicht vorstellen, also dass das wirklich so laut ist. Dass man Ohrenschmerzen dabei kriegen könnte. Ja, also wir waren auch angeschnallt, weil wir uns wirklich nicht sicher waren. Ne? Das war wirklich nur eine Scheißidee, sag ich mal. Aber das war so ein Knall, das es knallt und in ganz wenigen Sekunden ist das Ding aufgeblasen. Ja, das sind glaube ich noch nicht mal Sekunden oder was. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Also ruckzuck war dieser komische graue Sack da vor mir. Und es ist wirklich auch dann so, dass man ganz abgefedert ist. Man fällt dann da drauf. Ich bin mit dem Gesicht in diesen Airbag rein und ja. Da war es auch schon vorbei. Ist der, wenn der aufgeblasen ist, ist der sehr hart aufgeblasen oder schon er weich? Er ist ziemlich hart aufgeblasen. Aber dennoch gibt er natürlich nach, wenn man drauf nach, ja, aber dann so schnell wie der sich aufbläst, wenn du mit dem Kopf zurückgehst, weil ich wohl noch, ja, da sah ich auch schon, wie das Ding langsam kleiner wurde und diese Gas oder was. Ach so, der bleibt ja gar nicht aufgeblasen. Der, nee, der sagt wieder dann zurück, ne? Sagt dann. Aber wir hören daraus eine hervorragende Erfindung, ne? Die das ist, ja, klar, bloß zu dem Zwecke, wo wir sie genutzt haben, war sie nicht gedacht. Ist völlig klar, unbestritten, darüber braucht man nicht zu reden. Ja. Wenn man aber einen solchen Unfall hätte, nehmen wir mal an, und man hat keinen Airbag, ist die Gefahr, dass man sich Kopfverletzungen zufügt, sehr groß, wahrscheinlich, ne? Nach den Erfahrungen, die du gemacht hast jetzt. Ja, also ich habe es auch so gelernt, man sollte trotz Airbag auch angeschnappt werden. Natürlich, ja klar, ja. Also einige Autofahrer meinen ja Airbag und ich brauche mich nicht mehr anschnallen. Ja, idiotisch. Ja, aber ob die jetzt auch, sag ich mal, bei höheren Geschwindigkeiten, die auf Autobahnen gefahren werden, ob die da was noch bringen, bezweifle ich, sag ich mal. Ja, aber besser als, es ist sicher immer besser, wenn ein Ding da ist, als wenn keins da ist. Ne? Ja, das mag wohl sein, aber. Ja, also Frank, Nervenkitzel, in dem man zwei Autos frontal auseinanderfährt. Ja, der Nervenkitzel war, gehen diese Dinger nun auf, ne? Ja, gehen die Dinger auf. Passiert nun was, passiert nun nichts. Es hätte ja auch wirklich schlimmer ausgehen können. Du hast deine Strafe bekommen und ich habe meine Lehren daraus gekriegt. Du hast deine Lehren ausgehört. So hast du dann andere Leute oder was, also die sollten sich lieber darauf verlassen, die gehen auf und ja, macht am besten gar nicht auf. Probt das nicht vorher auf diese Art und Weise. Nee, ganz bestimmt nicht. Also, Frank, alles Gute. Jürgen. Tschüss. Super Sendung. Ja, danke schön. Tschüss. Bis später. Tschüss. Ja, bis später. Jetzt haben wir zwei Mädels am Telefon. Zwei Mädels. Hallo? Hallo? Ja, eine Janine. Und ja, eine, das bin ich. Ich bin Janine. Und auch Nadine. Und Nadine. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Nee, wir haben eins zusammen. Also ein Hörer nur und sie kann nicht mithören. Also, Muss ich sie gleich mal mir extra rannehmen. Ja, genau. Janine, ja. Nervenkitzel. Ja, genau. Und zwar geht's darum, dass ich habe einen Freund und meine Freundin hat den Freund von meinem Freund. Na, wie wird's denn? Du hast einen Freund? Ja. Du hast einen Freund. Ja. Dazu beglückwünsche ich dich erstmal. Ja, das ist schön. Ne? So, und deine Freundin hat? Meinen Freund. Also ich meine natürlich nicht meinen Freund, sondern den Freund von meinem Freund, dem besten Kumpel. Das ist auch in Ordnung. Ja, das ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall, darum geht's auch gar nicht. Ach so, musste mal gesagt werden, so nebenher. Ja, jedenfalls waren die am Computer spielen. Ja. Im Zimmer. Die beiden Jungs. Hä? Die beiden Jungs. Ja, genau. Und wir beide saßen im Zimmer nebenan. Ja. So, und dann kam auf das Thema Sex irgendwann so. Wir haben ein bisschen so gelabert und hin und her und wie die Beziehung läuft. Ihr Mädels kamt auf das Thema Sex. Ja, ja. So wie Mädchen sind, die Mädchen reden ja immer über Sex. Ne? Genau, so wie ich Frauen genau kenne. Genau, ja. Genau. Auf jeden Fall waren die Jungs, haben das nicht gehört und saßen im Zimmer nebenan. Ja. Und unser Zimmer war auch ein bisschen offen, also die Tür war nicht aufgeschlossen und wir saßen nebenan. Die haben sich mit ernsthaften Sachen beschäftigt? Währenddessen, ja, genau. Ja, ja, Tomb Raider und so weiter. Ist und klar, so fort. Ja. Ja, ja. Ja, und wir saßen nebenan und haben halt über Sex geredet, ob wir befriedigt sind oder auch nicht und wie auch immer, wie das halt läuft so bei Mädels und ja. Jungs, ne? Ja. Ja, und irgendwann, wir waren auch ein bisschen angetrunken, haben dann angefangen uns zu streicheln. Ihr beiden Mädchen? Ja, wir waren Mädchen. Hey. Ja, und dann haben wir uns... Irgendwann haben wir uns dann auch geküsst. Nein! Doch! Während die Jungs nebenan saßen, ja, genau, und sich genau mit dem Computer beschäftigten. Genau, und da habe ich irgendwann gesagt, nein, also das können wir nicht bringen jetzt hier, weil wenn die reinkommen, weil die können ja ohne Probleme reinkommen, die Tür war nicht abgeschlossen, ihr habt das euch, können wir nicht bringen. Ja, ihr hattet vorher das Gespräch, muss ich kurz noch zwischenfragen, sind wir befriedigt, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, ob es halt schön läuft. Wart ihr denn befriedigt zu der Zeit? Ja, eigentlich schon. Ja, vielleicht nicht so ganz, sonst hättet ihr nicht angefangen zu knutschen, ihr beiden. Ja doch, wir haben halt geredet so, wer wie was macht und welche Stellung und überhaupt. Und ja, da haben wir uns halt ausgetauscht und irgendwann haben wir gedacht, Prost, lass uns Freundschaft trinken. Und gut, dann haben wir uns dann angenommen und geküsst. Jetzt habt ihr das, wie ging's weiter dann? Ja, pass auf, dann hab ich meine Hand auf ihre Beine gelegt, aber einfach nur so eigentlich. Nur so, ja. Eigentlich, ne? Mhm. Ja, und dann haben wir uns angefangen zu streicheln. Und dann habe ich gesagt, na, das können wir nicht bringen jetzt hier, wenn die gleich hier reinkommen, weil die könnten ja jeden Moment reinkommen. Und naja, haben sie aber nicht. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Wie weit ging's denn? Ja, wir haben uns, ja, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Doch. Es hört ja niemand zu, wir sind ja unter uns. Ja, wir haben Penting gemacht. Also so richtig verschärftes Frauen, ne, und es war sehr, sehr angenehm. Janine, jetzt gib mir mal die Nadine. Ich höre sie im Hintergrund gackern. Ja, warte einen Moment. Nadine. Ja, hallo? Nadine. Ja? Ich bin fassungslos, was ihr beiden da macht. Ihr habt Petting gemacht, ihr beiden Mädchen miteinander. Ja, warum nicht? Habt ihr euch nackt, ganz nackt ausgezogen oder so gefummelt unterm Rock? Nein, wir haben uns nackt ausgezogen. Das ist aber dann sehr mutig und da sind wir beim Thema Nervenkitzel, ne? Die Jungs sind nebenan am Computer und die Mädchen ziehen sich nackt aus. Was? Nein, Johnny meinte nur, ich sollte alles sagen. Ja, sag alles. Nein, also, die hängen immer am Computer rum und irgendwie, weiß nicht, die lassen uns hier mal sitzen. Ja, dann haben wir uns halt eingebrettet und das kam dann so, nachdem wir Freundschaft getrunken haben. Jetzt hat sie gerade erzählt, die Janine. War die Tür eigentlich ganz zu? Nein. Wie, da war da ein Spalt auf? Ja, also die war halt nicht abgeschlossen, jeder hätte reinkommen können. Na gut, ja, das ist klar. Mhm. So, jetzt wart ihr ganz ausgezogen, habt Petting gemacht. Wie weit ging denn dieses Petting? ja, also schon sehr weit. Also so sagen wir es doch ganz offen, bis zum Orgasmus? Ja, bis zum Orgasmus. Beide? Also ich bin auf jeden Fall gekommen. Du bist gekommen und Janine? Ja, Janine? Ich weiß nicht, ob Janine gekommen ist. Frag sie doch mal. Janine, bist du gekommen zum Orgasmus? Ja. Sie lacht nur und sagt ja. Und dann habt ihr euch wieder angezogen? Wie ging es weiter? Pass mal auf, ich gebe dir nochmal Janine. Ja, okay, die Janine... Hallo? Ja. Ja. Du möchtest weitererzählen. Ja, genau. Und das Coolste, also für mich fand ich, war, also wir haben uns ja gestreichelt und so weiter und so fort und wir haben uns auch betatscht und geküsst und so weiter. Und das Coolste fand ich für mich, dass ich ja auf dem Bett lag vor meinem Freund und ich gedacht habe, dass er jeden Moment hinter reinkommen könnte, was er aber natürlich nicht gemacht hat, sonst wäre die Hölle los gewesen, aber es war für mich voll kribbelnd. Das war der Nervenkitzel, ne? Ja, auf jeden Fall. Das zu wissen, dass ich mit meiner Freundin im Bett liege, wo er denkt, dass wir wären nur normal befreundet, nur platonisch. Und ja, halt, das war halt total aufregend. Ich habe gerade die Nadine gefragt, wie es dann weiterging. Ihr wart dann befriedigt, ihr beiden Mädels, habt diese tolle Erfahrung gemacht und dann habt ihr euch wieder angezogen und seid rüber zu den Jungs gegangen, oder wie? Ja, weiß nicht, da haben wir uns erst angeguckt, so, hä? Und irgendwie, weiß ich nicht, wir konnten das gar nicht wechseln so richtig und dann irgendwie, ja klar, haben wir uns angezogen und haben dann so getan, als hätten wir gar nichts gemacht. So haben wir uns hier gesessen und mit unserem Bierchen und ja, halt, das, ja, als hätten wir hier normal gesessen, so wie immer. Janine, weißt du, worauf ich wetten könnte? Dass die Jungs im Nebenzimmer genau dasselbe gemacht haben. Ach, Quatsch. Bestimmt. Jetzt hör auf, ja. Das kannst du so nicht sagen. Ja, was ich da so gehört habe von allen Freunden, könnte ich mir das gut vorstellen. Ach, Quatsch. Nee, das glaube ich nicht. Habt ihr beiden denn zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht? Also ich hatte früher schon eine Erfahrung mit einer Frau gemacht, also aber nur zum Küssen. Also wir hatten früher in der Kneipe mal geküsst, aber es war nur, um die Männer zu schocken und auch nicht zu schocken, je nachdem, wie sie darauf reagieren. Also diesmal war es aber anders. Es hat dir Spaß gemacht. Ja, es hat mir diesmal Spaß gemacht, genau. Und es hat mir damals auch Spaß gemacht, aber nicht im sexuellen Sinne, sondern nur, um sie zu schocken. Jetzt habt ihr diese einmalige Erfahrung gemacht, mit viel Nervenkitzel und Spannung und Aufregung. Soll sich das nochmal wiederholen demnächst? Ja, vielleicht, aber was? Weiß ich nicht. Auch wieder in einer solchen Situation, dass die Jungs in der Nähe sind und ihr es dann macht? Ja, mal gucken, ich denke schon, ja. Das war sehr aufregend. Jetzt mal abgesehen von dieser Spannung, die damit verbunden ist, dass die Jungs nebenan sind und das nicht wissen, wäre es denn für euch auch denkbar, dass ihr die Jungs dazu nehmt und ihr zu viert einen flotten Vierer macht? Also ich denke mal, meiner wäre da sehr abgeneigt. Ich denke, Nadines wäre da eher offen, weil ich kenne ihn ja auch. Also warum, er wäre schon offener. Warum ist deine denn abgeneigt? Ist das eine Klemmschwester? Ja, ein bisschen. Ah. Ja, die musst du dann mal ein bisschen bearbeiten. Ja, mal gucken. Hol den mal aus der Ecke raus. Ja, mal gucken. Kitzel den mal an der entsprechenden Stelle. Ja, aber dann ist er wieder nicht so aufregend. Stimmt, weil dann ja. sind wir alle viel zusammen. Das wäre ja nicht so aufregend. Also ihr beiden habt das natürlich nicht erzählt, ne? Nee, natürlich nicht. Das ist jetzt euer Geheimnis? Genau. Was nur ihr und ein paar hunderttausend Menschen jetzt auch wissen. Ja, nun, aber ich meine, unsere Freunde wissen es nicht und das reicht. Wenn aber jetzt ein Freund heute Abend diese Sendung auch sieht oder hört und euch an der Stimme erkannt hat, wah, was dann? Nein, das glaube ich nicht. Ja, die schlafen alle schon, ne? Genau. Jungs sind brav. Arbeiten. Jungs sind brav, die schlafen. Genau. Während die Mädchen wieder vom Sex reden. Ne? Genau. Ja, so ist es. Genau so ist es. Ja, ihr süßen beiden. Ja. Viel Spaß weiterhin. Ja. Tschüss zusammen. Schönen Abend noch, ne? Ja, tschüss. Ciao. 1.35 Uhr und 55 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Nur 36 und 55 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow live, Telefon-Talkshow Domian. Heute heißt unser Thema Nervenkitzel. Erzählt mir von eurem größten Nervenkitzel, den ihr bisher in eurem Leben gehabt habt. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei. Und die Faxnummer auch kostenfrei, 0800 5678 110. Nils. 18 Jahre. Ja, hallo Domian, schön, dass ich bei dir mal durchkomme. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja. Erzähl. Ja, Nervenkitzel, das ist natürlich ein tolles Thema. Ich mache auch sowas wie Bungee-Jumping, aber nicht mit solchen Seilen, die beim Bungee-Jumping eigentlich offiziell vorgegeben ist, sondern die Seile, die ich meine, die halten müssen. Was? Und die Seile, die halten müssen? Ja, die meiner Meinung nach halten müssen. Die deiner Meinung nach halten müssen? Was ja, sind denn das für Seile? Ja, das sind zwar eigentlich auch so Art Gummiseile oder auch nur solche Taue, ne, solche richtigen dicken Schiffertau, wo man eigentlich große Schiffe mit anlegen könnte auch und so. Und dann geht's da mal so 60 Meter in die Tiefe und ja, das tut dann vielleicht auch mal ab und zu weh. Moment, das machst du in Eigenregie? In Eigenregie, ja. Oder wir springen so die Brücken runter, ohne Seile, so richtig Kopf über ins Wasser rein. Warte mal, du besorgst dir dann solche Seile, von wo auch immer. Ja. Bastelst dir da so eine Bungee-Jumping-Konstruktion? Ja. Und springst zum Beispiel wo runter? Ja. Mit den Seilen jetzt? Brücken. Wo Wasser ist, ja. Wo Wasser. Also das heißt, wenn das Ding reißen könnte, dann gibt es die Abfederung durch das Wasser. Sie würde ins Wasser fallen. Ja, genau. Mhm. Ja, oder wir klettern irgendwelche höheren Gebäude hoch. Mhm. So alte Burgen oder in den Wäldern, so alte Felsen klettern wir hoch. Da eigentlich auch, wo ein bisschen mehr Wasser ist, damit man da einfach sich so runterstürzen lassen kann ins Wasser. Oder wir sind auch gute Wasstanks. Wir kaufen uns ganz alte Autos, sehen zu, dass wir die noch fit kriegen. Und dann machen wir solche Verfolgungsjagden auf dem privaten Gelände, sag ich. Ne? Also wir machen das nicht in öffentlichen Straßenverkehren. Rasen mit über 100 km/h frontal aufeinander oder rammen uns gegenseitig. Und ja, also wenn ihr mit 100 Kilometern frontal aufeinander fahrt, dann würden wir jetzt nicht mehr miteinander reden. Ja, nicht so frontal, nein, aber wir rammen uns halt euch. Eben. Ja, das ist aber auch ein teurer Spaß dann, ne, sich diese Autos zu kaufen und relativ fit zu machen. Ja, aber wir machen sie so relativ fit, dass wir so gerade eben mal fahren und meistens gelingt uns das dann eigentlich auch, dass wir dann richtig dann auf Gas drücken können und sowas und ja, wir kriegen eigentlich auch... Also so wie was du jetzt erzählst, du bist ja richtig süchtig nach allerlei Nervenkitzel. Ja, also doch. Du springst also wir machen, Wir machen die unmöglichsten Dinge. Hast du gerade noch gesagt, ihr springt auch ohne Seilabsicherung in Flüsse oder weiß ich wo rein? Ja, ja, ins Wasser hinein, jo. Mhm. Wie viel Meter ungefähr? Was war die höchste Meterleistung bisher? 80 Meter. Mhm, nicht schlecht. Ja, also... Mhm. Ich denke mal, ich bin schon früher als Sechsjähriger, bin ich schon immer vom 10-Meter-Turm gesprungen und habe da Spaß in den Backen gehabt und... Du machst das mit Kumpels, mit Freunden zusammen? Ja, mit zwei meiner besten Freunde machen wir, ja. Ist das so eure Hauptfreizeitbeschäftigung? Ist unsere Hauptfreizeitbeschäftigung, seit wie vielen Jahren? Irgendwelche das machen wir jetzt, also ich bin jetzt 18. Mhm. Mit 12 habe ich damit angefangen und richtig extrem ist es jetzt seit 3 Jahren. Mhm. Und jedes Wochenende, also oder fast jeden Tag eigentlich auch irgendwelche Aktionen rein. Ist ja irgendwo, wenn man das so hört, ist ja irgendwo Wahnsinn. Warum machst du das oder warum macht ihr das? Das ist Kick, Domian. Ja, aber warum brauchst du diesen Kick? Ist dein Leben so langweilig? Nö. Aber ich denke mal, man muss im Leben auch Spaß haben. Das kann man vielleicht auch anders haben, aber das ist unser Spaß, weißt du? Ist es auch so eine Sehnsucht, gerade bei dem Springen, auch so die eigenen Grenzen auszutesten? Ja, genau. Es ist auch nicht so, Domian, dass mir noch nie was passiert ist. Ich habe schon im Krankenhaus gelegen mit Rippenbrüchen. Ich hatte schon zweimal das rechte Bein gebrochen gehabt. Ich habe schon Arme gebrochen gehabt. Mhm. Dann habe ich mich auskuriert und habe gesagt, weiter geht's, Leute. Das heißt, das hat dich nicht davon abgehalten? Mich hat das davon nicht abgehalten, nein. Weil du hast dann ja schon erhebliche Schmerzen aushalten müssen, ne? Ja, ja. Klar, ich habe die Schmerzen auch mal ganz zu Anfang erst gar nicht so richtig registriert. Ich habe einfach auch mal mit gebrochenen Rippen einfach weitergemacht mal und bis ich dann mal irgendwann merkte, das geht dann doch nicht mehr. Ist schon verrückt. Wie soll das denn weitergehen? Wie sieht die Steigerung denn aus? Also, wir haben noch größere Pläne. Wir möchten mal gerne irgendwo weit, weit weg und irgendwo in ganz große Berge besteigen. Mein größter Traum ist natürlich mal den Eiffelturm zu besteigen. Ohne irgendwelche Sachen. Aber ich hoffe nicht, vom Eiffelturm in ein Bassin runterzuspringen. Nee, da gibt's gar kein Wasser, da gibt's ja nichts zu springen. Den könnte man ja vorher aufbauen. Du willst aber einfach nur hochklettern. Ich will da einfach nur hochklettern und einmal Hallo Paris rufen und dann wieder ohne Sicherung und so runterklettern. Mhm. Ja, also ich denke mal, vielleicht ist es irgendwann machbar. Wenn du nicht springst oder mit Autos irgendwie andere rammst, was machst du sonst in deinem Leben? Ich bin berufstätig. Ich habe eine abgeschlossene Tischlerlehre und arbeite jetzt halt eben seit ein paar Monaten als Geselle. Als Tischler? Als Tischler, Und was sagen denn deine näheren Menschen um dich herum, deine Eltern zum Beispiel, zu diesem doch sehr... Mein Vater ist schon dabei. Bitte? Mein Vater ist bei dieser Aktion eigentlich dabei. Dein Vater ist schon dabei sogar? Der guckt sich das an und bibbert vor sich hin. Und die Mutter zittert zu Hause? Die Mutter zittert zu Hause, ja, und sagt immer zu mir, ich soll bloß pünktlich zum Essen. Hast du eine Freundin, Nils? Ja, ich habe eine Freundin. Und was sagt die Arme dazu? Die sagt zu mir, ich hätte einen Spleen. Ja, vielleicht hast du den ja auch, ne? Ja, aber ich sage ihr jedes Mal, spring doch mit mir mal zusammen. Um 60 Meter runter ins Wasser. Was ist denn, Nils, was ist denn schöner? Mit der Freundin schlafen und Sex haben oder ins Wasser zu springen? Ach, Jürgen, wieso kann man sich doch selbst beantworten? Ja, ich weiß es nicht. Natürlich geht es nichts über schönen Sex, Jürgen. Aha, ja, ich bin ja froh, dass du das sagst. Ich wäre jetzt ganz entsetzt, wenn du gesagt hättest, nee, ich ramme lieber Autos mit 100 oder so. Anstatt mit meiner Freundin zu schlafen. Nein, also die Freundin, die geht dann eigentlich doch schon vor. Und wenn die auch mal Nein sagt und die sagt mal, komm, heute Abend nicht, lass uns einen schönen Abend machen, dann geht das auch. Ja, also so gefällt es mir schon besser. Gerade klang es mir doch ein bisschen sehr krass, das Ganze. Ja, aber ich finde, das ist einfach... Man kann es den Leuten nicht ausreden und ihr macht das ja auch so, dass ihr auch keine anderen Leute gefährdet, ne? Bei Aktionen. Nee, das auf keinen Fall. Wir haben ja auch nicht wenig Publikum, ne? Mhm. Wir haben ja auch schon in Innenstädten und so, haben wir ja auch schon was abgezogen. Wir sind da Karstadtgebäude und so hochgeklettert, ne? Mhm. Und okay, die Polizei kam auch schon hin und wieder, ne? Und das darf man darf ja nicht an Karstadtgebäuden hochklettern. Nee, zweimal hatten wir ja auch mal Glück gehabt, da haben wir Polizisten erwischt, die fanden das auch ein bisschen Die fanden das schon gewagt. Und dann haben gesagt, Jungs, das könnt ihr nicht bringen. Wenn ihr nämlich mal wirklich mal runterklatscht, dann war es mit Abenteuer. Ne? Ja, und, nee, ganz im Ernst, Nils. Gehen solche Gedanken schon auch in dir um oder sprecht ihr darüber, dass ihr unter Umständen ja euer Leben gefährdet? Oder auch das eure ist uns bei jeder Aktion bewusst. Oder auch die Gesundheit. Wir haben auch unser Ritual. Wir haben auch unsere Rituale, haben wir immer. Vor jeder Aktion ballen wir alle drei die Faust, legen die übereinander und sagen... Alles Gute. Alles gut. Wenn wir uns nicht mehr sehen, wir machen oben weiter. Also im Himmel machen wir weiter. Ein Mann, Männer, ein Wort. Männer und ein Wort. Ja? Ein Mann, ein Wort oder zwei Männer, ein Wort. Ja. Du nimmst das auch in Kauf, ihr nehmt es in Kauf, dass ihr vielleicht auch euch verletzt bei solchen Aktionen, die eben nicht so glimpflich. Also Blut fließt fast immer. Ja, ich meine, es könnten ja auch schlimme Verletzungen sein. Es könnten ja auch wirklich üble Rücken, Rückgratverletzungen sein, oder? Ja, also der eine Kollege von mir, der konnte schon mal 3 Monate lang nichts mehr richtig unternehmen. Der war also 2 Monate davon im Krankenhaus und hat im Rollstuhl gesessen. Ihr seid doch bescheuert, und dann macht er das weiter auch noch. Die anderen beiden haben noch versucht, ihm zu sagen, ey, willst du nicht langsam ausscheiden? Mhm. Hat das sich für dich nicht erledigt? Die Welt da ist verrückt. Da packte er mich nur noch so am Kragen und sagte, hör mir mal zu, lieber Nils, ja? Mhm. Bevor ich aufgehe, gehe ich lieber vor die Hunde. Ich so, ja gut, musst du wissen. Und er war wieder mit bei, ne? Und keiner von uns gibt auf. Warum? Naja, warum? Warum? Das haben wir nur gerade selbst erörtert, ne? Weil die Gefahr... Wir haben jetzt ganz alte Enten zusammengebaut und morgen geht's los. Ja. Ja. Also, Nils, auch dir und euch Hals und Beinbruch, ne? Ja. Alles Gute. Domian, ja. Ich möchte noch einmal schöne Grüße an Kanal 18 bestellen. Ja, Kanal 18. Jetzt habe ich hier was angefangen mit den Grüßen. Mach's gut, Nils. Okay, Nils, mach's tschüss. Gut, Domian, tschüss. Kanal 18, was ist denn nun wieder um Kanal 18? Ich will heute keine Grüße mehr hier hören. Ich werde es rigoros unterbinden. Nicole, auch du darfst nicht grüßen. Du darfst alles sagen, aber nicht grüßen. Ich grüße dich. guten Tag. 26 Jahre alt bist du. Ja. Ich war dieses Jahr in Namibia. Ja. Mit 2 Kollegen. Der eine lebt dort, macht dort Entwicklungshilfe und hat uns dann in den Moreni-Park entführt. Mhm. Ist das so ein Nationalpark? Ja. Mhm. Nicht so bekannt wie der Yetosha-Park, aber es ist ein größerer Park. Mhm. Ich habe dann meinen Kollegen überredet, obwohl man das eigentlich nicht macht, besonders nicht in so einem Park, wo die Tiere frei mit dir rumleben, aufs Dach zu steigen des Autos. Mhm. Das ist ein ganz normales Autodach vom Jeep, das heißt, man kann sich nur am Gitter befestigen, wo das Zelt drauf ist. Und der Kollege, der da unten lebt, wollte uns unbedingt Elefanten zeigen. Mhm. Und ist halt extra durchs Elefantengebiet gefahren. Das hat man dann auch gesehen, was die Elefanten so alles anrichten können. Also die gesamten Bäume waren draußen. Ja, und endlich haben wir einen gefunden, angehalten. Und ich weiß es nicht, ob der mein Gesicht nicht gefallen hat. Auf jeden Fall hat er mich gesehen und zack, war der hinter uns her. Der Elefant. Ja. Ja, in dem Moment habe ich mich schon in der Holzkiste wieder im Flugzeug gesehen. Das war ja. Also du befandest dich in dem Moment auf dem Jeep, ne? Auf dem Jeep. Auf dem Jeep, ja. So, jetzt kam der Elefant, vielleicht mochte der dich ja auch. Vielleicht hat er noch nie so ein nettes junges Mädchen gesehen aus Europa wie dich. Ah, ich weiß nicht, wenn so ein Elefant mit den Ohren wedelt, das. Gerade wenn er mit den Ohren wedelt, das heißt. Ja, wenig begeistert. Na gut, also er wedelte mit den Ohren und hinter euch her. Wie ging's weiter? Ja, wir haben ja Gott sei Dank der Kollege, der ist ja erfahren gewesen, der hat sofort losgefahren. Mhm. Es war ein älterer Elefant, ein unheimlich, ich habe so nie so einen großen Elefanten gesehen und der hat eine schnellere Beschleunigung gehabt wie das Auto. Ja. Das war sehr, sehr knapp. Wir haben es alle auf 10 Meter geschätzt, 10 bis 15 Meter. Hat er mit dem Rüssel auch irgendwie nach euch geschlagen? Er hat trompetet, also das nächste wäre gewesen, dass er gesprungen wäre, habe ich mir danach sagen lassen. Ich habe mich ja nicht ausgekannt. Also es war durchaus ernst, es war kein Spaß, dass er mit euch spielen wollte irgendwie. Nee, vor allem kann man nicht schnell fahren, die Straßen sind ja links und rechts, das sind so Sandfurchen. Und in dem Moment, wenn ein Schlagloch gekommen wäre, dann wäre der Wagen gekippt. Also das ist aber wirklich Nervenkitzel, ne? Diese Sekunden. Das war Todesangst, ne? Das war mehr Todesangst, ja. Hast du während das Auto beschleunigte, hast du den Elefanten noch angeguckt oder hast du dich irgendwie zusammengekauert? Also man muss sich vorstellen, ich saß so schräg, man kann sich ja dann immer bewegen, die Hände an das Gitter mit Richtung nach vorne und dann immer Blick, Kopf nach hinten, Kopf nach vorne, Kopf nach hinten. Und nur geschrien. Geschrien? Wir haben beide geschrien, ja. Als das Auto dann doch ein bisschen schneller beschleunigte, wie lange lief der Elefant dann noch weiter hinter euch her? Oder hörte er dann auch sehr schnell auf und gab es auf? Also unser Fahrer hat es auf einen halben Kilometer gesteckt. Lief er noch? Ja. Und der ist zwischen 40 und 50 gefahren. Mhm. Normalerweise, ich bin ja auch bei 30 Sachen oben. Ich bin selber auch gefahren und bei 20, 30 Sachen ruppelt der Wagen sehr. Das heißt, man kommt echt mit dem blauen Arsch wieder runter. Bei jedem Schlagloch fliegt natürlich der Körper nach oben und knallt wieder nach unten. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie dein Arsch aussah nach der Aktion. Ja. Aber es ist natürlich alles glimpflich nur abgegangen, ne? Ja, das damit kann man dann gut leben, mit ein paar blauen Flecken, ne? Schon. Also der Witz war, den ersten Abend, den wir da übernachtet hatten, haben wir eine riesen Wodka-Party veranstaltet. Und das Nachbarcamp waren Holländer, haben uns am nächsten Tag erzählt, dass 11 Löwen bei uns vorbeigelaufen sind und bei denen ums Zelt übernachtet hatten. Nein. Die wollten Pipi gehen und haben sich dann doch nochmal anders überlegt, nicht Pipi zu gehen. Die haben die Löwen gesehen und sind wieder ins Zelt reingegangen? Die Löwen haben außen rumgeschlafen. Wir fanden es witzig, Plötzchen, und die mussten an uns vorbei, es gibt keinen anderen Weg. Und wieder wahrscheinlich haben die mein Gesicht gesehen und dachten, ne. Also ich weiß schon, warum ich bisher noch nie in Namibia war. Klingt ja alles ziemlich krass. Mann. Habt ihr denn, da war ja ein Fachmann dabei, ne, in dem Auto, sagst du gerade. Ein erfahrener Mann. Kein Safari-Mensch, aber er lebt seit 3 Jahren schon unten, ja. Hat man denn irgendeine Theorie, warum der Elefant so verrückt geworden ist? Bis jetzt gab es immer einen Grund, ja. Also es gab wohl einen Fall im Getosha Park, da ist ein Rentner-Ehepärchen umgekommen, der hat das ganze Auto zertrampelt, der hatte Zahnweh. Und im Nachhinein haben wir erfahren, dass die Elefanten in diesem Moremi-Park vermischt worden sind mit Elefanten von Gebieten, wo gejagt wird. Und da waren die neben der Mütze, oder wie? Es könnte sein. Mhm. Oder ist es, der Elefant war allein, war es einer, der krank war und ausgesetzt ist. Mhm. Ja. Der war einfach vielleicht auch schlecht drauf. Ja, er hat wirklich nur mein Gesicht gesehen und das war's dann. Ja, dann hat er gesagt, da sind so ein paar doofe Menschen mit einem blöden Auto, den zeige ich jetzt mal. Ja, das hat er auch getan. Nein. Würde dich das abhalten, nochmal in eine solche Gegend zu fahren oder sowas zu machen? Nein, ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht so jemand, der in den Fluss da reinsteigt und badet. Mhm. So viel auf dem Kissen brauche ich nicht, aber ich würde es schon nochmal machen, ja. Danke für deinen Anruf, danke für die Geschichte. Ja, okay. Und schön, dass alles so gut gegangen ist. Tschüss. Ja, tschüss. Manuel, 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Jürgen, ich grüße dich. Ja, Manuel, wo hat es denn bei dir gekitzelt in den Nerven? Bei mir kitzelt es andauernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar fing es alles ganz, ich muss mal von Anfang an erzählen, also wie es anfing. Also ja. Ich versuche ja auch nicht jetzt allzu lange aufzuhalten. Also es fing an, ich bin mal mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren. Mhm. So fing es an, also weil ich ganz dringend irgendwie einen Termin nicht verpassen wollte. Und da dachtest du, fährst mal Autobahn, geht schneller. Geht schneller, ja. Ja, genau. Ja, ja. Und ja, natürlich von allen Seiten Lichthupen und Gehupe und alles drum und dran. So richtig auf einer Fahrbahn oder rechts auf dem Streifen? Rechts auf dem Streifen. Auf dem Streifen. Mhm. Ja, aber es war schon ziemlich knapp teilweise, muss ich dazu sagen. Mhm. Ja, und irgendwie hatte ich dann, wie ich von der Bahn runterfuhr, ein totales Glücksgefühl, muss ich sagen. Es hat mich total fasziniert, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und ja, und seitdem habe ich eigentlich immer wieder so einen Adrenalinstoß in mir. Also ich suche den Adrenalinkick. Ich brauche ihn auch. Also es fing an mit dem Fahrradfahren auf der Autobahn. Was fing damit an, ja. Was folgte denn und was machst du bis heute? Sag mal so ein paar Beispiele. Beispiele, ja. Beispiel ist zum Beispiel über so, du kennst doch die Autobahnbrücken. Mhm. Da sind Geländer, da kann man drüber mit dem Fahrrad fahren, mit dem Auto fahren, je nachdem. Mhm. Unten drunter ist die Autobahn. Und da bin ich im tiefsten Winter, wie es ziemlich glatt und eisig war, bin ich dort drauf herumbalanciert. Meine Freundin hat rumgeschrien, war am Heulen. Hat auf dem Geländer? Auf dem Geländer, das ja. Heißt, da waren 50, 80 Meter unter dir, ne? Ja, so oder 30 Meter wären es gewesen. So. Ja, oder je nachdem, wie hoch die Brücke ist, ja. Ja. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Also ich fand's toll. Ich dachte ja, okay, du kannst hier im Moment ausrutschen. Entweder passiert es oder es passiert nicht. Mhm. Oder beispielsweise was anderes, was ich auch noch erzählen kann, was auch eine ganz, ganz eigentlich absurde Geschichte ist, aber ist halt passiert. Es war so vor ungefähr 6 Jahren. Mhm. Ein guter Kollege von mir und ich, wir spielen in unserer Freizeit, wir machen viel Sport und wir haben auch viele Sportgeräte, mit denen wir arbeiten. Mhm. Beispielsweise Pfeil und Bogen. Mhm. Und wir standen uns auf einem Feld 10 Meter entfernt gegenüber und haben halt auf uns gezielt. Mhm. Also wir haben einfach wehrlos auf uns irgendwie drauf losgeballert und die Pfeile abgeschossen. Und waren das Pfeile, die sehr, sehr angespitzt waren, mit denen man sich wirklich hätte? Also es war ein richtiges Pfeil- und Bogenset. Also ein richtig mit stabilen Pfeilen aus, mit einer Eisen-Metallspitze, meine ich, glaube ich. Und habt ihr getroffen? Ja. Aus Versehen ist da wohl doch was passiert. Ja, ich hatte mit den Kollegen von mir in den Arm getroffen und sind natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren und dann haben wir die Sache auch gleich fallen lassen. Das war aber... Was heißt aus Versehen? Im Prinzip wolltet ihr euch da treffen, ne? Oder wolltet ihr haarscharf an euch vorbeischießen? Wir wollten haarscharf an uns vorbeischießen, weil wir eigentlich ganz gut im Ziel waren. Mhm. Also wir haben bis jetzt nur auf Scheiben geschossen, aber das war auch eine ganz blöde Geschichte. Mhm. War das denn schlimm mit dem Arm, die Verletzung? Nein, das war nicht schlimm. Das war nicht schlimm. Es ist irgendwie nach ein paar Wochen verheilt. Er hat halt einen Verband getragen und das ging dann auch wieder. Aber was ich dir noch erzählen wollte, Jürgen, das Wichtige, das also der größte Adrenalinkick, den ich mir geholt habe oder den ich bekommen habe, war bei der Bundeswehr. Und zwar bin ich dort Fallschirm gesprungen. Mhm. Ich war Fallschirmjäger. Mhm. Und ich bin 16 Mal in meiner Wehrdienstzeit gesprungen. Mhm. Und wir sind von 1000 Metern gesprungen, also wir sind auch von höher gesprungen, aber 1000 Meter war halt regulär, wo wir dann springen mussten und kurz nach dem Sprung halt definitiv danach halt den Schirm ziehen. Mhm. Man darf bis 800 Meter, also es geht auch bei 600 Meter, sollte man den Schirm öffnen. Ja. Und ich hatte halt ziemlich ein Theater hinterher mit meinem Feldwebel gekriegt, weil ich den Schirm halt erst ab 550 Meter geöffnet habe und es Schwierigkeiten auch gab mit dem Fallschirm. Das heißt, er hat sich zwar vollständig geöffnet, aber die waren halt verdreht, diese... Aber hast du das denn bewusst gemacht, dass du erst ab 550 Meter gezogen hast? Oder lag es daran, dass der Schirm ein bisschen verklemmt da war? Nein, das habe ich bewusst gemacht. Man hat dann ja ein Höhenmesser dabei und... Obwohl man euch instruiert hatte vorher, dass du bei einer anderen Höhe das Seil da ziehen solltest. Richtig, genau. Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, aber ich kann es dir nicht erklären. Welche Folge hat das denn, wenn man das zu spät zieht? Ja, das... ab 600 Meter kann es sein, dass der Schirm sich, also sollte der Schirm spät, aller spätestens wirklich geöffnet werden, weil sonst durch diese Druckkraft der Schirm sich nicht mehr vollständig öffnen kann. Ging er denn bei dir nochmal dann vollständig auf? Er ging auf, aber nicht halt so, wie er aufgehen sollte. Er hat sich ein bisschen verzogen. Aber dennoch ist es gut gegangen. Es ist aber alles gut gegangen. Mhm. Ich bin gut gelandet, bin natürlich hinterher für 5 Tage direkt im Bau marschiert bei der Bundeswehr, weil ich halt die Vorwürfe des, die Befehle des Feldwebels halt... Mhm. verweigert sozusagen, weil ich einfach also, Spaß an der Sache hatte. Ein Kick jagt den anderen auch bei dir. Ja, absolut, absolut. Und das geht auch immer noch so weiter. Ja, ich suche halt immer den Kick. Beispielsweise ist mir mal was ganz Zufälliges passiert, wo ein Kick kam. Beispielsweise, ich war im Wald. Mhm. Und irgendwie stand dann plötzlich ein riesengroßer Hirsch vor mir. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Das ist sehr ungewöhnlich, ja. Ja, ist wirklich ungewöhnlich, vor allem der Schock, der dann in meinen Augen stand. Ich hätte gerne mein Gesicht da selber gesehen. Und da? Auf jeden Fall bin ich dann stand ich erst wie angewurzelt dort und der Hirsch mir gegenüber und er sah mich und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er sich jetzt direkt verziehen wird, dass er verschwindet, aber scheiße, ja, er kam auf mich zu und ich ging auf ihn dann zu. Und dann? Ja, dann hat er mich halt angefallen, der hat mich halt mal mit seine, ich weiß nicht, wie man das sagen sollte, mit seine Pfoten, Tatzen, ich weiß nicht, wie man das beim Hirsch sagt, auf jeden Fall hat er mich damit geschlagen, obwohl ich dachte, er würde mich irgendwie aufspießen wollen. Aber du bist gut rausgekommen. Ja, er hat mir nur ein bisschen im Gesicht verletzt. Also ich wünsche dir, dass dir kein Hirsch mehr über den Weg läuft, Manuel. Ja. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, ciao. So, ganz schnell noch Silvia. Silvia ist 46 Jahre. Ja, richtig. Nein, also ich mache Feuerlauf, jetzt müssen wir das im Schnellverfahren machen. Ja, leider, ja. Bitte? Ja, leider, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also, ja, ich weiß. Du machst Feuerlauf. Ja, das ist natürlich der größte Kick überhaupt, diese Überwindung über diese heißen Glutkohlen zu gehen. Die sind also ungefähr ausgebreitet, so 6 Meter lang und 3 Meter breit. Mhm. Und dann wird erst der Scheiterhaufen, also hört sich schrecklich an, also der Haufen, ihr brannt und dann ist es knallerheiß und dann denkt man schon, oh, jetzt gehe ich doch lieber zurück, es bringt nichts. Und wir waren 50 letzten Sommer. Und du gehst dann über diese glühenden Kohlen? Ja, man präpariert also die Füße nicht. Ich dachte auch, irgendwas kann da nicht stimmen. Ich wollte es halt einfach mal sehen. Ich kann es ja wirklich bis heute auch nicht glauben. Und man ist wirklich nicht verletzt unter den Füßen. Nein, also einige hatten Brandblasen. Mhm. Muss ich zugeben, ich nicht, glücklicherweise. Mhm. Ich war so eine der wenigen, die gar keine hatten. Aber also ich habe auch festgestellt, ich habe es gemacht und ich bin drüber gelaufen. Es war verdammt heiß vorher, aber als ich drüber lief, überhaupt nicht. Ich habe keine Hitze gespürt. Und der Nervenkitzel ist dann halt da vorher, ne, bevor man das macht. Richtig, ja. Also das sich entscheiden, okay, ich mache es trotzdem, obwohl es so knallheiß ist. Ja. Also das ist schon ein Phänomen und finde ich... sehr, sehr erstaunlich, dass das so funktioniert. Es funktioniert. Ja. Es funktioniert und wir haben dann auch Feuertanz noch gemacht. Es funktioniert und man tut sich nichts, wenn man keine Angst hat. Das Wichtige ist, Man muss die Angst weglassen. Es ist eine Sache des Kopfes, eine mentale Richtig, Geschichte. Das mit, ist ja. wirklich eine reine mentale Geschichte. Silvia, das hat doch geklappt. Ich freue mich wunderbar. Sehr. Alles Gute, auf dass du dich nie verbrennen wirst. Alles klar, tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war das Thema Nervenkitzel heute hier bei uns. In der Technik Jeanette Krause. Morgen sind wir wieder da mit einer offenen Talkshow. 1 Uhr Radio 1 live und wieder erfahren Sie uns morgen. Bye, bye. Ciao.